D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Wir sind richtig happy und andere sind so schon noch ein bisschen... Ja, mal abwarten. Also ich bin mal gespannt. Ich habe ja hier auch noch ein bisschen ehrlich... Herzlich willkommen bei Eine Stunde Netz basteln, der Bastelsendung. Am Mittwochabend bei D-Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und ich höre hier gerade einem Fachgespräch zu. Also mir schien das jetzt auch. Das Einzige ist halt, da ist viel Leben drin in der Erde. Schon ganz gut, wenn's auf den Balkon. Da unterhalten sich gerade zwei Gärtner, weil ich sitze im Berliner Prinzessinnengarten. Das ist eine Urban Gardening Paradieslandschaft mitten in Berlin-Kreuzberg, wie man das auch hört. Die Prinzessinnengärten werden zum Beispiel gemacht von Gärtner Matze und den frage ich gleich mal, wie groß ist der Prinzessinnengarten hier? Knapp 6.000 Quadratmeter. 6.000 Quadratmeter, wie viele Pflanzen habt ihr dieses Jahr? Oh, Stückzahl oder Sorten? Also über die Saison drüber sind es immer so ungefähr Pi mal Daumen 500 Sorten und Arten. Grob. Gibt es schon was, das ihr ernten könnt? Ja, na klar. Also die ersten Sachen sind jetzt, also alles, was so klassische Frühjahrskulturen sind, die sind teilweise auch schon durch. Aber wir haben jetzt auch im Moment Radieschen, Rucola, Erbsen, alles mögliche an Kräutern. Also man kann auf jeden Fall jetzt auch schon ernten, ja. Und manches davon gibt es dann hier auch im Prinzessinnengarten-Restaurant. Danke, Matze, für die kurze Information. Matze ist aber heute gar nicht mein eigentlicher Gast. Der heißt Volker Tripp. Hallo, Volker. Hallo. Und der Volker, der kennt sich aus mit Chili-Pflanzen. Ganz besonders gut kennt er sich aus mit Chili-Pflanzen. Und um die geht es heute auch in eine Stunde Netzbasteln. Hier aus den Prinzessinnengärten in Berlin-Kreuzberg. Bis gleich nach der Musik. Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend, den 4. Juni 2014. Mein Name ist Moritz Metz und Volker Tripp ist mein Gast. Hallo Volker nochmal. Hallo. Volker, der kennt sich aus mit Chili-Pflanzen und Chili-Pflanzen sind Thema heute bei Eine Stunde Netzbasteln. Volker, wie hat es bei dir angefangen mit Chili? Das war vor ein paar Jahren. Ich habe eigentlich immer schon ganz gerne scharf gegessen, aber irgendwann habe ich auf YouTube Videos entdeckt von Leuten, die extrem scharfe Chilis, die ich auch noch nie gesehen hatte und mir vollkommen unbekannt waren, essen und dann die Erfahrung beschreiben. Ja, das war teilweise ziemlich intensiv. Ich hatte das noch nie gesehen, dass eine Sache, die man isst, solche Reaktionen auslösen kann wie dort. Und das hat mich interessiert. Dann habe ich ein bisschen näher recherchiert, habe mich in verschiedenen Foren und so umgeschaut und habe dann mal angefangen, selber Chilis anzubauen. Zunächst habe ich Setzlinge gehabt, aus dem Baumarkt fertige. Und nachdem ich das 2-3 Jahre so gemacht hatte, habe ich dann mal angefangen, tatsächlich aus Samen zu ziehen, weil dann die Sortenvielfalt, auf die man Zugriff hat, einfach viel, viel größer ist. Ja, und so ist es dann nach und nach gewachsen. Und weil das Ganze halt auch sehr stark durchs Internet bei mir befördert wurde, habe ich dann danach auch meine Chili-Zucht, ich will mal sagen, internetgerecht aufbereitet. Jetzt beschreiben wir noch mal ein bisschen diesen Prinzessinnengarten, weil das hat sich bei dir ja auch wirklich vergrößert von den paar Balkonpflanzen aus dem Baumarkt hin zu einem eigenen Chili-Pflanzenreich. Und wir stehen jetzt mal auf. Der Prinzessinnengarten, das ist wie gesagt so eine große Brache mit Kieselsteinboden, auf dem wir jetzt mal in Richtung der Beete laufen, wo deine Pflanzen sind. Rechts hier sind so Kartoffelsäcke oder auch andere Pflanzen, die werden in so Plastiksäcken angebaut. Hier stehen wahnsinnig viele so Setzkästen rum, wo verschiedene Pflanzen, Kohl wird hier angebaut, grüne Zucchini, gelbe Zucchini, Spinat, Butterfly, Radieschen. Also hier werden ganz, ganz viele Pflanzen hochgezogen und dann auch später geerntet und verkocht. Hier können auch Nachbarn mitmachen. Das ist ein riesiges, großes Projekt, auch schon relativ bekannt. Nicht nur in Berlin, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus. Und jetzt sind wir ein Stück weiter gelaufen und in eine Ecke des Prinzessinnengartens gekommen, wo 4 riesige Reihen von Plastikkisten stehen, rote Bäcker-Plastikkisten mit so Löchern und die sind gefüllt mit Erde. Und in der Erde wachsen, naja, so überall so Chili-Pflanzen. So besonders groß sind sie noch nicht, so ellenbogenlang vielleicht. Ja. Und das sind die Chili-Pflanzen, die du hier angepflanzt hast. Ja, genau. Das sind noch nicht mal alle. Wir haben drüben im Gewächshaus auch noch mal irgendwas zwischen 15 und 20 Stück. Hier sind es ungefähr 100, die jetzt hier angebaut sind. Und das Ganze wächst, wie du eben schon gesagt hast, in diesen roten Kisten. Das Ganze ist so angelegt nach einem Hochbeet-Konzept. Genau genommen ist es nicht eine Kiste, es sind immer 2 Kisten, die übereinander gestapelt sind. In der untersten Lage befinden sich einfach so grobe Schnitzel aus Holz. und Pflanzenteilen. Darüber ist eine Schicht aus halbfertigem Kompost und ganz oben ist eine Schicht aus fertigem Kompost. Ja, und das Ganze kompostiert sich selbst immer weiter über einen Zeitraum von insgesamt 5 Jahren. Und dadurch erreicht man eben, dass man ohne eine zusätzliche Düngung eigentlich ständig genügend Nährstoffe im Boden hat, von denen die Pflanzen zehren können. Ganz schöner Nebeneffekt, der dabei entsteht, ist auch, dass die Kompostierung Wärme erzeugt. Das Ganze ist ja einfach ein mikrobiologischer Vorgang und der erzeugt eben auch Wärme. Und dadurch ist die Erde immer schön warm, selbst wenn es draußen nicht so warm ist. Und Chili-Pflanzen haben ganz gerne warme Füße. Also mit anderen Worten, dieser Nebeneffekt, der befördert dann auch noch mal ein bisschen das Wachstum. Also ein ganz sinnvolles Konzept. Also hier 4 so Reihen aus vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Plastikkisten, die aber nebeneinander stehen. Fotos davon mache ich gleich mal und stelle sie ins Netz bei dieradiowissen.de und dann durchhangeln zu eine Stunde Netz basteln. Die Pflanzenkisten sind also hier in 2 Reihen und unten ist dann eher Kompost. Und dann in der Kiste, die jeweils drüber steht, da ist dann die Erde. Nee, diese Kisten haben ja, wie du hier siehst, solche löchrigen Wände, also solche Gitterwände. Das ist unten beim Boden genauso. Und man hat ganz unten eine Schicht reingefüllt mit groben Häckseln aus Pflanzenteilen und Holz. Und darüber kommt halbfertiger Kompost, also der noch nicht völlig durchmineralisiert ist. Und ganz oben nochmal eine Schicht mineralisierter Kompost. Also es ist nicht nach den Kisten aufgeteilt, sondern eher nach diesen 3 Schichten. Und der Vorteil von all diesen Kisten und Säcken ist, dass man sie auch relativ leicht einfach woanders hin transportieren kann, wenn der Prinzessinnengarten umziehen müsste zum Beispiel. Jetzt, wie hast du dir denn diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen von Chili-Pflanzen, wo da hinten wachsen auch Radieschen, habe ich gesehen, aber das meiste sind ja doch Chili-Pflanzen, wie hast du dir die aufgeteilt? Wir haben ganz generell eigentlich bestimmte Arten von Chili-Pflanzen hier nach draußen gesetzt, und zwar diejenigen, die hier mit unserem Klima noch einigermaßen gut zurechtkommen. Die kommen ja typischerweise nicht unbedingt hierher. Die Sorten, die ein wirklich wärmeres Klima brauchen, haben wir ins Gewächshaus gesetzt. Und ansonsten eine Regel, die wir noch versucht haben zu beachten, so mit Rücksicht auf den Verlauf der Sonne, ist, dass wir die Sorten, die größer werden, einfach weiter nach hinten gesetzt haben. Die Sorten, die ein bisschen kleiner werden, weiter nach vorne, damit eben alle eine möglichst gleich gute Lichtausbeute haben. Okay, und das Ganze muss man sich vorstellen in einem Szenario neben einem großen Kreisverkehr mit U-Bahn-Stationen mitten in Berlin. Da hinten stehen Hochhäuser und wir sind hier mitten in der Stadt und trotzdem gleichzeitig in einem Chili-Garten. Aus dem melden wir uns gleich wieder nach der Musik und wollen mal gucken, was es für verschiedene Sorten von Chili-Pflanzen gibt. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen am Mittwochabend. Heute aus den Prinzessinnengärten. Das ist ein Urban Gardening-Projekt in Berlin-Kreuzberg und da wachsen besonders viele Chili-Pflanzen. Volker Tripp hat die mit anderen Leuten zusammen angesät. Und wie viele verschiedene Sorten haben wir jetzt hier, Volker? Ich glaube, insgesamt sind wir bei 75 und es sind ungefähr 110 Pflanzen insgesamt. Also über 70 Sorten, über 100 verschiedene Pflanzen. Gibt es denn da so Gattungen unter den Chili-Pflanzen? Weil das, was man meistens kennt, sind ja diese roten Peperoncini-Pflanzen, die da immer manchmal auf der Pizza liegen, aber dann kann man sie ja fast schon nicht mehr essen, weil die so fies scharf sind. Ja, es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Chili-Sorten. Ich würde sogar sagen, tausende unterschiedliche Chili-Sorten. Man kann die ganz grob einteilen in genetische Familien, die man so aus dem Supermarkt kennt, das sind sogenannte Capsicum annuum, wie die ganz normalen Paprika auch oder eben die ganz normalen Peperoni. Das sind die, die eigentlich hier auch sehr gut wachsen, die auch in Europa durchaus teilweise Ungarn und so weiter heimisch sind. Diese roten länglichen also? Ja genau, die klassischen Peperoni oder Spitzen, Chilis, wie auch immer. Genau, das sind Annuum-Pflanzen. Dann gibt es Chinense-Sorten, also Capsicum chinense, das sind zum Beispiel die Habaneros, die man vielleicht auch noch kennt. Die sehen eher aus wie Paprikas dann, also die sind nicht so spitz und länglich, sondern eher so rund. Ja, genau, oder so ein bisschen verbeult, aber eben auch deutlich kleiner als Paprikas und doch schon ziemlich scharf. Diese Chinense-Sorten, die wachsen in diesem Klima hier nicht so gut, deswegen haben wir die eigentlich fast alle ins Gewächshaus gepackt. Daneben gibt es dann noch Bacatum-Sorten und Pubescens-Sorten, das sind so südamerikanische Sorten vor allen Dingen, die so in Peru, Bolivien, Brasilien viel wachsen. Und es gibt auch noch Frutescens-Sorten, das sind zum Beispiel diese kleinen, die meisten Zier-Chili-Sorten sind Frutescens-Sorten. Und die wachsen eigentlich alle draußen auch einigermaßen gut. Volker zeigt auch so Chili-Pflanzen, die sehen eher aus wie so Fingerhüte, so Spitzen, die nach oben stehen. Da würde man erstmal gar nicht denken, dass das Chilis sind. Jetzt hast du gesagt, dass die Chinensen-Pflanzen, Habaneros und so weiter, die so ein bisschen aussehen wie Paprikas, dass die noch schärfer sind. Aber eigentlich hat man ja den Eindruck, dass diese länglichen, die Annuum-Pflanzen, so heißen die, ne? Ja, genau. Dass die noch viel schärfer sind. Wie wird das denn gemessen bei Chilis? Also es gibt eine Einheit, in der man die Schärfe misst, die nennt sich Scoville. Das hat ein Herr Wilbur Scoville, ich glaube irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts mal entwickelt. Und zwar ist die Idee dabei, dass man schaut, wie viel Einheiten Wasser man braucht, um eine Mengeneinheit Chili zu neutralisieren, sodass man auf der Zunge keine Schärfe mehr spürt. Und das ist eben die Anzahl von Einheiten, die man benötigt, um eine Einheit Chili zu neutralisieren, das ist eben dann diese Scoville-Zahl. Mittlerweile macht man das ganz anders mit HPLC-Messungen, also Hochdruckflüssigkeitschromatographie, so nennt sich das. Damit kann man das sehr genau bestimmen, aber wie gesagt, dieses Scoville-Rating, diese Scoville-Skala, die findet durchaus heute immer noch Anwendung, einfach so als Orientierungshilfe. Was ist denn so als Orientierungshilfe immer so eine Peperoncini, so eine italienische oder Thai-Chili da, diese rötlichen, länglichen Anums? Also ich finde, eine ganz gute Vergleichsgröße ist immer die Schärfe von Tabasco-Soße, weil das die meisten Leute kennen. Tabasco-Soße hat so typischerweise zwischen 3 und 5.000 Scoville. So eine typische Peperoni hat vielleicht so um die 10.000 Scoville, aber eine Habanero zum Beispiel liegt schon mal schnell bei 300.000 Scoville. Wir bauen hier aber auch eine Sorte an, die ist der momentane, aktuelle, offizielle Schärfe-Weltrekordhalter, der sogenannte Carolina Reaper. Und der kommt auf gute 2 Millionen Scoville. Das heißt, das ist ja 100.000 Mal schärfer dann nochmal als so ein bisschen Tabasco oder als so eine kleine Chilischote. Steht die hier irgendwo? Können wir da mal hinlaufen? Die Carolina Reaper, die steht im Gewächshaus. Okay, lass uns mal zum Gewächshaus gucken. Also wir verlassen jetzt hier nochmal kurz diese Plastikkisten rein mit den sehr, sehr vielen verschiedenen Pflanzen, die hier aufgereiht sind, und laufen rüber durch den Prinzessinnengarten. Durch die vielen anderen Anbauprojekte. Hier sind auch immer viele Leute, die hier rumtüfteln und so weiter. Sind schon mal Chilis geklaut worden? Das weiß ich nicht, weil ich ja hier bisher noch nicht angebaut habe. Ich habe mir aber erzählen lassen, dass sie neben den Tomaten so die begehrtesten Diebstahlsobjekte sind. Okay, jetzt sind wir in einem Gewächshaus, selber gebaut, aus Holzlatten und Plastikschichten. Hier ist gleich die Luft ganz anders, der Klang wahrscheinlich auch. Und hier stehen dann keine solche Plastikkisten, sondern sehr viele runde Blumentöpfe. Und hier ist eine, das ist die Carolina Reaper. Also das ist hier diese, sieht ganz harmlos aus. Momentan hat ja auch noch keine Blüten und keine Früchte, nur Blätter. Aber das in der Tat ist also die momentan schärfste Sorte, die es gibt. Wenn man die dann isst, ist es eigentlich gefährlich, Chili-Pflanzen zu essen? Also kann man davon sterben oder ist es wirklich so, wie funktioniert das, dieses Empfinden von, ich habe was Scharfes auf der Zunge? Ja, eigentlich ist es eine Art von Fehlinterpretation des Gehirns, könnte man sagen. Der Stoff, der Chilis so scharf macht, nennt sich Capsaicin. Und dieses Capsaicin reizt Schmerzrezeptoren auf der Zunge. Also das sind Rezeptoren, mit denen wir eigentlich empfinden können, ob wir irgendwas Heißes im Mund haben. Also das sind Temperaturrezeptoren. Und die werden chemisch aktiviert. Das heißt, dem Gehirn wird eigentlich eine Verbrennung der Zunge vorgespiegelt und darauf reagiert dann das Gehirn, indem es eben Schwitzen veranlasst und andere Reaktionen, um den Körper abzukühlen. Und es ist aber eben dieser Stoff Capsaicin. Gefährlich im eigentlichen Sinne ist das zunächst mal nicht, aber natürlich kann man alles übertreiben. Also Leute, die ungeübt sind, können von sehr hohen Capsaicin-Dosen, jetzt mal abgesehen von dem unmittelbaren Schmerz, den sie dann einfach empfinden, zum Beispiel einen Kreislaufkollaps bekommen und ohnmächtig werden. Ganz typische Reaktion, wenn man extrem, wirklich extrem scharf ist, dass man sich übergibt. Ja, das ist sehr häufig eine Reaktion, dass Leute einfach das sofort wieder raus. Der Körper stößt es einfach ab, weil es wirklich zu aggressiv ist. Insgesamt ist es aber eine Gewöhnungsfrage und man sollte sich bei Schärfe einfach immer stückweise, schrittweise rantasten und dann kann man tatsächlich im Laufe der Zeit eine Toleranz aufbauen, sodass man auch relativ scharfe Sorten ohne Probleme essen kann und es sogar Spaß macht. Ja, es ist ja auch ein bisschen wie eine Droge. Über diese Wirkung reden wir später. Wir können auch nachher nochmal verschiedene Chili-Produkte probieren. Capsaicin, das legt den Körper also eigentlich nur rein. Eigentlich ist gar nichts Schlimmes an Chilis. Das haben wir schon mal jetzt gelernt und nach der Musik reden wir weiter über Chili-Pflanzen und wie man sie anbaut. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Chili-Pflanzen. Hier in dem Gewächshaus vom Prinzessinnengarten gibt es so einige. Die stehen hier in so runden Töpfen rum, in Plastiktöpfen. Und Volker Tripp, der weiß zu jeder eine Geschichte. Was ist das denn hier für eine? Das ist eine Madame Jeannette. Das ist auch eine Habanero-Sorte, die eine Kreuzung darstellt, eine amerikanische Kreuzung. Sehr aromatisch, kriegt so orangefarbene Früchte und auch eben typische Habanero-Schärfe, so bei 300.000 Scoville. Ja, ganz nett. Da hinten ist eine, die hat besonders viele Blätter. Was ist das? Das ist eine Achipanca. Das ist so eine ganz klassische Sorte, sowohl der peruanischen als auch der mexikanischen Küche. Wird in der mexikanischen Küche sehr gerne verwendet für so eine Soße, die nennt sich Mole, in die alles Mögliche reinkommt, Schokolade und Zimt und verschiedenste Gewürze und eben auch genau diese Chili. Das Interessante daran ist, die hat so ein leicht erdigen Geschmack, will ich mal sagen. Also die schmeckt so ein bisschen nach Torf und auch leicht rauchig, also selbst wenn sie nicht geräuchert wurde. Und es gibt halt ein ganz interessantes und auch sehr, sehr prägnantes Aroma. Ihr merkt schon, Chili-Pflanzen, das ist fast wie Whisky trinken, da kann man ein richtiger Connoisseur sein. Und der größte Connoisseur, den ich kenne, das ist Volker Tripp. Neben dem stehe ich in seinem großen Chili-Projekt Garten. Du machst das ja nicht zum ersten Mal, du bist erst dieses Jahr in den Prinzessinnengarten gezogen. Vorher hattest du immer deinen Balkon überwuchern lassen mit verschiedenen Chili-Pflanzen. Wie läuft das denn normalerweise ab? Wann muss man damit anfangen, Chilis anzubauen? Also auch wenn sich jetzt hier jemand von den Hörern dafür interessiert, Chilis anzupflanzen. Also man sollte möglichst früh anfangen, jedenfalls wenn man das Ganze hierzulande macht. Wir haben jetzt für dieses Projekt angefangen November, Dezember mit der Keimung. Das ist eigentlich auch immer so der kritischste Teil, denn wenn die Pflanzen eigentlich einmal da sind, dann wachsen sie eigentlich mehr oder minder von selbst. Aber sie überhaupt erstmal zum Keimen zu bewegen, ist einigermaßen schwierig, denn die natürliche Umgebung, aus der Chilis kommen, die ist natürlich etwas anders als die wir hierzulande vorfinden. Tropisch. Genau, in der Regel eher tropisch, also hohe Luftfeuchtigkeit und eben auch eine konstante hohe Wärme. Und das heißt, diese Bedingungen muss man hier nachstellen in irgendeiner Art und Weise, wenn ich möchte, dass die hier keimen. Ich mache das typischerweise mit einem sogenannten Zimmergewächshaus, also einfach wie eine Art verschließbare Plastikkiste und darunter eine Heizmatte, die dann kontrolliert ist, sodass man die Temperatur auf einem konstanten Level halten kann. Genau, und dann macht man es typischerweise so, um die Keimfähigkeit bei den Samen zu erhöhen, dass man sie erstmal einen Tag lang in 30 Grad warmes Wasser einlegt und dann danach ganz einfach einpflanzt in kleine Töpfchen mit Anzuchterde. Und dann hat man so ein Töpfchen wie vielleicht dieses hier, was hier rumsteht. Quadratisches Plastiktöpfchen, nicht besonders ansehnlich. Und da ist schon Erde drin, da steckt man dann einfach den Samen rein und macht Wasser drüber, so wie man sich das vorstellt. Ja, genau. Also ich mache es eigentlich so, erstmal, was ganz sinnvoll ist, ich würde zum Keimen immer Erde nehmen, die noch Zusätze hat. Damit meine ich nicht Düngerzusätze, sondern einen Stoff, der heißt Perlite, kennt vielleicht der eine oder andere. So eine weiße Substanz, ein bisschen ähnlich wie Styropor. Die mischt man in das Substrat mit rein. Dadurch wird das Ganze ein bisschen aufgelockert und speichert A, das Wasser besser. Also das heißt, das Substrat trocknet nicht so schnell aus. Ist im so Mini-Gewächshaus immer ein Problem. Und es macht halt den Boden einfach lockerer und die Wurzeln können leichter durchdringen. Diese ganzen 70 Pflanzensorten und 110 Pflanzen, die hier im Prinzessinnengarten wachsen, im Gewächshaus drinnen und draußen, die hast du alle zu Hause angesehen. Das geht dann, muss man dann eine Lampe dann drüber stellen, dass das dann erstmal so eine Sonne vorgegaukelt wird? Also ich habe sie zunächst mal nicht alleine angebaut, sondern ich habe die eine Hälfte der Pflanzen in meiner Wohnung vorgezogen. Die andere Hälfte hat ein Kollege aus Leipzig großgezogen, der Onkel Hotti, der eben auch an diesem Projekt hier beteiligt ist. Auch jemand, den ich eben aus so Chili-Foren kenne und der sich schnell begeistert hat für dieses Projekt, als ich es vorgeschlagen habe. Ja, und was braucht man dafür? Wenn die Pflanzen einmal da sind, in der Tat brauchen sie vor allen Dingen Licht. Und wie ich schon sagte, damit das Ganze hier mit der Saison einigermaßen hinkommt, fängt man im November, Dezember an. Da reicht bei uns das Licht für Chili-Pflanzen einfach nicht aus. Und deswegen ist es relativ sinnvoll, künstlich zu beleuchten. Das Schöne daran ist, man braucht jetzt keine besonders energieintensiven Lampen, sondern Leuchtstoffröhren, Cool Daylight, also 6500 Kelvin Lichttemperatur. Das verbraucht nicht allzu viel Strom, da kommt man auch mit so einer 18-Watt-Lampe hin. Und dann aber schon 16 Stunden am Tag und das dann bis März. Also das heißt, da sollte man schon eine ganze Weile Licht geben, weil das reicht, wie gesagt, ansonsten einfach hier nicht aus. Das heißt, bis März sollte man seine Chili-Pflanzen dann noch drinnen behalten und dann kann man sie rausstellen, weil dann die Temperaturen ausreichen. Sowas wie nachts darf es nicht mehr kälter werden als 5 Grad oder genau. So habe ich mal gehört von dir. Genau, klingt fast wie bei den Gremlins irgendwie, nicht wahr? Aber genau das, also Chili-Pflanzen tolerieren eigentlich Temperaturen bis zu plus 5 Grad Celsius. In Einzelfällen kann es auch ruhig mal ein bisschen tiefer gehen, aber das ist so generell die Grenze, bis zu der die es noch ganz gut überleben. Deswegen sollte man sie also nur dann rausstellen, wenn man sicher ist, dass es eben keine Nachtfröste mehr gibt, dass nachts die Temperatur eben nicht unter 5 Grad sinkt. Und das ist hierzulande eben typischerweise eigentlich erst so im Mai ungefähr der Fall. Das heißt, in der ganzen Zeit vorher muss man nun mal zwingend drinnen irgendwie die Pflanzen anziehen. Das ist Volker Tripp und ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei Radio Wissen. Heute die Chili-Ausgabe aus dem Gewächshaus vom Prinzessinnengarten in Berlin-Kreuzberg. Und wir laufen jetzt nochmal rüber zu den Freibeeten in den Bäckerkisten, weil da gibt es schon so einige Probleme, die dann entstehen können bei Chili-Zucht, besonders im Freien, gleich nach der Musik. besten Sorten, die ich jemals hatte. Eine Zimbabwe Bird. Was ist das? Zimbabwe Bird? Ja, Zimbabwe Bird. Afrika? Genau, das ist eine afrikanische Frutessenssorte. Bird, dieser Namensbestandteil, deutet eben darauf hin, dass es sogenannte Vogelaugen-Chilis sind, wie man eben hier auch sieht, also Bird's-Eye-Chilis. Genau, und die ist so eine ornamentale Sorte. Man sieht schon, die Blätter sind viel, viel kleiner und viel, viel zahlreicher als bei den anderen Sorten. Auch die Früchte sind kleiner und zahlreicher. Die kriegen nachher, wenn die wirklich reif sind, werden die so Bordeaux-rot. Das sieht ganz schön aus, ein ganz tiefes Rot und haben so einen ganz leicht floralen Beigeschmack, also fast parfümartig. So. Okay, verrückt. Mhm. Die kann man jetzt aber noch nicht essen. Man kann die schon essen, also Chilis sind nicht giftig oder sowas. Ja? Die schmecken halt nur noch nicht besonders gut. Also das Aroma entfaltet sich erst ganz zum Schluss. Das hat auch was mit Zucker und so zu tun, der da gebildet werden muss. Und auch die Schärfe verändert sich ganz deutlich. Also jetzt, wenn man die so grün isst, ist die Schärfe sehr harsch, sehr gemüseartig irgendwie und sehr beißend. Die wird aber wesentlich runder und besser auszuhalten, wenn die irgendwann mal reif sind. Volker Tripp ist das, unser Experte heute bei Eine Stunde Netzbasteln, die Chili-Ausgabe vom Prinzessinnengarten in Berlin-Kreuzberg. Und wir sind wieder draußen bei den Hochbeeten in den Bäckerkisten. Da wachsen auch hier Erdbeeren zwischendrin, ja, das ist ja lustig. Die gehören aber nicht in die Beete, die wachsen da von unten. Wie Unkraut wachsen da die Walderdbeeren. Was ist das hier für eine Sorte, Volker? Das ist eine ungarische, die heißt Töltinivallo. Was übersetzt, habe ich mir sagen lassen, so viel bedeutet wie gut zum Füllen geeignet. Und also die konsumiert man tatsächlich unreif, haben fast überhaupt keine Schärfe, werden ja auch, weiß ich nicht, vielleicht so 15, 20 Zentimeter lang, hellgelbe Farbe und die füllt man dann typischerweise mit Käse oder Reis oder ähnlichen Sachen. Okay. Du kommst jetzt hier ab und zu vorbei, jede Woche zweimal oder so und guckst, wie es deinen Pflanzen hier geht im Prinzessinnengarten, oder? Ja. Wie geht's denen denn? Es geht so. Also durchwachsen, würde ich sagen. Also manche haben auch eine gute Gärtnermetapher. Ja, genau, in der Tat. Also manche haben das Auspflanzen ganz gut überstanden. Andere sehen doch schon sehr, sehr mitgenommen aus. Die beiden größten Stressoren sind hier also zum einen die Sonneneinstrahlung und zum anderen Schnecken. Aber Sonneneinstrahlung ist doch was Normales für Chilis, oder? Wenn die aus südlichen Gefilden kommen. Ja, sollte man eigentlich meinen. Tatsächlich gibt es viele Sorten, die so ähnlich wie Menschen überhaupt erstmal eine Art von Abwehr gegen die Sonne aufbauen müssen. Also so wie wir Menschen einen Teint kriegen, braun werden und dann uns die Sonne nicht mehr ganz so viel anhaben kann, ist es bei den Pflanzen auch so. Die müssen sich erstmal über 2-3 Wochen eigentlich an die Sonne gewöhnen, bevor sie wirklich auch richtig knalle Sonne abhaben können. Ja. Woran sieht man das dann, dass die zu viel Sonne haben? Ist das da vorne die? Also da, ich zeige jetzt gerade mit dem Finger auf eine, wo die Blätter so ein bisschen gekräuselt und schon fast ja, weiß aussehen, ja, genau, und schon so ein bisschen abgeknabbert. Ja, in der Tat. Also das, was du da siehst, dieses Weiße, das ist in der Tat eine direkte Folge der zu großen UV-Strahlung. Man nennt es Chlorose. Das ist das Absterben des Chlorophylls. Das passiert einfach dadurch, dass die Sonneneinstrahlung zu intensiv ist. Dann geht in dem Blatt das Chlorophyll kaputt und damit fällt es dann als Organelle für die Pflanze aus. Es kann also keine Photosynthese mehr damit machen. Und infolgedessen, die Pflanze denkt ja ökonomisch, in Anführungsstrichen, ne, gibt sie da auch keine Nahrungsstoffe mehr hin, keine Nährstoffe mehr hin, dann stirbt das Blatt halt ab. Und das ist dann gar nicht so gut für die Chili wahrscheinlich, weil sie dann nicht genügend Blätter hat irgendwann. Ja, also es hilft ihr jedenfalls nicht. Chilis sind ziemlich tough, die können das normalerweise ganz gut kompensieren. Also insbesondere dann, wenn noch zumindest irgendwie 1-2 normale Blätter an der Pflanze dran sind, dann bildet sie halt einfach neue aus und hat das Problem damit eigentlich überwunden. Aber es ist schon so, dass die damit in ihrer Entwicklung ein bisschen zurückgesetzt werden. Also würde man die jetzt unter ganz geschützten Bedingungen im Gewächshaus anbauen, wären die jetzt vermutlich schon weiter, als sie sind. Das andere Problem, hast du gesagt, sind Schnecken. Wie bekommt man den Schnecken am besten bei? Wie kommt man den Schnecken am besten bei? Ja, also ich bin eigentlich gar kein Freund von Schädlingsbekämpfung, sondern ich versuche das eigentlich oder habe es bisher immer versucht, bei meinen eigenen Anbauten so zu machen, dass ich darauf gewartet habe, dass die Räuber kommen. Also sprich, normalerweise kommen im Mai die Blattläuse und weiße Fliegen und dann plötzlich im Juni sind dann Schlupfwespen und ähnliches da, also irgendwelche Tiere, die dann dafür sorgen, dass die Schädlinge verschwinden. Bei den Schnecken, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz so sicher. Bier soll ja eine Methode sein oder auch Schneckenkorn. Also wir versuchen eigentlich hier im Prinzessinnengarten ganz auf künstliche Schädlingsvernichtungsmittel zu verzichten und allenfalls halt mit natürlichen Mitteln zu arbeiten. Auf der anderen Seite, man kann auch einfach abwarten, bis die Schneckensaison vorbei ist und die Pflanzen, die es dann geschafft haben, die kommen halt durch. Schnecken also nochmal eine ganz eigene Sache. Von den Blättern, muss ich sagen, sehen viele Chili-Pflanzen ähnlich aus. Da hinten ist eine, die hat sehr dunkle, fast schon schwarze Blätter. Was ist das für eine? Das ist eine Serrano Purple, wie der Name schon sagt, also eine purpurfarbene Sorte. Das ist so eine Züchtung, wir haben auch noch hier die Black Hot Hungarian, die hat so ähnliche Blätter. Ganz interessant, die sind da nicht grün, sondern kriegen halt so eine dunkle Färbung. Das wird übrigens auch noch befördert, wenn die Sonne drauf fällt. Also dann färben die sich nochmal dunkler. Das gleiche gilt auch für die Früchte. Die fangen dann so dunkelgrün an und wenn die Sonne drauf fällt, dann nehmen die halt auch diese dunkelviolette Färbung an. Sieht ganz, ganz und die schmeckt die am Ende? Sagen wir mal so mittelscharf. Ja, ist auch so eine typische mexikanische Sorte eigentlich, die Serrano, ganz etablierte Küchensorte. Liegt so in der Schärfe zwischen einer Jalapeno und einer Cayenne. Okay. Wie all diese ganzen Pflanzen überhaupt zu dem Volker kommen und die Samen hierhin kommen und was man alles mit den Pflanzen machen kann, das habe ich erfahren beim Forumstreffen von hotpain.de. Das sind keine Sadomasochisten, sondern das sind Chili-Freaks. Und die haben sich getroffen vor 2 Wochen auf dem Flugfeld in Tempelhof. Da war so ein Forumstreffen und da bin ich hingegangen. Wie es dort war und ob ich meinen Schnupfen dort losgeworden bin mit Hilfe von Schärfe, das hören wir gleich nach der nächsten Musik. Und danach hören wir uns wieder aus dem Prinzessinnengarten in Berlin-Kreuzberg. Bis gleich bei Eine Stunde Netzbasteln. Wenn du Eingang Columbiadamm reinkommst, ist hinter dem Baseballplatz, ja, der ist jetzt hier gerade rechts, nochmal eine Halle, die eingezäunt ist. Direkt dahinter findest du einen Haufen Verrückter, da dann nach einem großen Tapeziertisch Ausschau halten und alles ist gut. Das ist die Beschreibung aus dem hotpain.de Chili-Forum. Das sind Leute, die sich mit Chili-Pflanzen auseinandersetzen und die will ich jetzt gerade hier besuchen auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Dieses riesige Feld, gerade laufe ich diese Zugangsstraße entlang an den Baseball-Leuten vorbei. Was es hier alles für Hobby-Sachen gibt, das ist schon echt immer wieder verrückt. Und irgendwo hier hinten, hinter dieser eingezäunten Halle, müssten also die Chili-Freaks sich befinden. Und was ziemlich praktisch wäre, ist, wenn die mir helfen könnten, meinen Schnupfen ein bisschen loszuwerden. Ich glaube, Chili soll da ganz gut sein. Mal gucken. Hi, hallo. Moritz. Hi, Moritz. So, hier in einer bisschen versteckten Ecke stehen sie also, die Tapeziertische und die Verrückten. 1-2 Dutzend Menschen sind gekommen, aus halb Deutschland angereist. Vorwiegend Männer, auch ein paar Frauen und auch ein Kind. Und ich gehe jetzt einfach mal rum und frage, warum die Leute hierher gekommen sind. Zum Beispiel hier diesen 12-jährigen Jungen. Wie heißt du und was machst du hier? Ich bin der Benito und ich bin hier zum Treffen mit. Aha. Mit meinem Papa. Und du hast auch selber Chili-Pflanzen? Ja, vier Stück. Eine Monkey Face, eine White Fantasy, eine... Nur Max Big Jim und eine Spitzpaprika. Isst du die Chilis dann auch einfach so oder was machst du daraus? Und kannst du genauso viel Schärfe vertragen? Also mein Papa, der isst viel mehr Schärfe als ich. Aber na, ich esse auch schon ein bisschen was, hat mich mit dran gewöhnt. Und die Chilis, die ich anbaue, die esse ich dann auch ganz normal. Du isst die dann einfach so ganz? Nee, manchmal machen wir auch Pulver draus oder Soßen und essen die dann sowas dazu. Ich bin der Benny, bin 32 Jahre alt, komme hier auch aus Berlin und bin auch heute hier zum Chili-Treff, um meine Pflanzen loszuwerden, um neue Pflanzen mitzunehmen. Ich baue auf meinem Balkon derzeit so knapp 30 Sorten an. Das geht von leicht scharf bis sehr, sehr scharf, also ist alles dabei. Lass uns doch mal rübergehen zu den Pflanzen, die du da noch stehen hast. Würde mich interessieren, was da alles für welche sind. Wir laufen jetzt rüber zu den... So kleine Töpfe, schwarze Töpfe, die am Boden rumstehen. Ah, du hast auch so schöne weiße Töpfe. Ja, das sind die Pflanzen, die ich heute jetzt mitgenommen habe. Da, so ein halbes Dutzend ungefähr? Ja, das sind so 8 Pflanzen jetzt, 6, 8 Pflanzen, genau. Das sind teilweise Spitzpaprika, also verschiedene Paprikasorten im milden Bereich jetzt, die ich heute mitgenommen habe, weil ich ja sehr viele Schafe schon zu Hause habe. Ja, dann mal gucken. Hast du auch Chili-Früchte dabei? Weil ich habe so einen Schnupfen, würde gerne den ein bisschen loswerden, indem ich irgendwas sehr Scharfes esse. Nee, die habe ich leider nicht bei, aber hier bei uns am Tisch, da haben andere Leute schon frische Schoten mitgebracht. Jetzt gehe ich zu diesem Tapeziertisch rüber und dort steht eine schöne Flasche mit einer gelben, unbeschrifteten Soße. Wie probiert man die jetzt? Wie macht man das? Ein Stück Brot nehmen und dann die Soße drüber gießen. Also das probiere ich. Wer hat die denn gemacht? Ich. Aus 2/3 Chili. Das ist eine Yellow Bambi. Ungefähr Schärfe 9 und 1/3 Apfelpaprika ungarischen. Ist hier also mit dem Fleisch, also erstmal das ganze Innenleben rausgenommen und dann eben die Früchte mit dem Fleischwolf zerkleinert. Schön mit Mundschutz und Handschuhen, ratsam. Und dann ist die mit 2-3% Salz und 1% Zucker und frischen Sauerkrautsaft angesetzt und vergoren worden. Wie lange muss das dann vor sich hin gären? Also das merkt man, das blubbert. Also man setzt ein Gärröhrchen auf oder einen Ballon. Sieht ja dann, entweder der Ballon bläst sich auf oder das Gärröhrchen blubbert. Und wenn das aufhört zu blubbern, ist er halt fertig. Ziemlich lecker finde ich die auf jeden Fall. Wie viele Chilis sind jetzt in dieser einen Flasche, die ja relativ klein ist, drin? Puh, schwierig. Einfach mal auf Hotpain die Bilder anschauen und dann abschätzen. Okay. Da gibt es ein Rezept. Wie heißt du denn bei Hotpain? Kerstin. Okay, werde ich finden, das Rezept. No, jetzt habe ich ein bisschen mehr draufgehauen davon. Und ja, man merkt schon, dass es so dieses Sauerkrautige kommt auch ein bisschen rüber und dieses Apfel, aber vor allem die Schärfe, die aber nicht zu stark ist. Vielen Dank, Kerstin. Eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Immer noch vom Forumstreffen und Pflanzenaustauschmarkt vom hotpainforum.de. Und jetzt bin ich bei René, weil der ist der Limongott. Hallo René. Ja, hallo. Was heißt Limongott? Ja, frag mal den Onkel Hotti, was er sich bei mir gedacht hat. Ich baue diese Limonen, das ist diese kleine gelbe Chili, die nicht so scharf ist wie die meisten roten. Die baue ich schon seit Jahren an. Ja, wenn du die jetzt probieren möchtest, wirst du sehen, dass da neben der Schärfe auch ein sehr leckeres Aroma bei rumkommt. Okay, also René hat hier in seiner Hand zwei so kleine gelbe, naja, die sind wirklich eher so fingernagelgroße, gelbe, halb dicke Schoten in knalligen BVB-Gelb. Und von denen wachsen richtig viele an einer Pflanze, an einem Strauch? Ja, ja, das ist eine sehr ertragreiche Sorte, die auch eine kalte Witterung ab kann. Viele Chilis sind sehr wärmeliebend, die hier kommt aus den Bergen, irgendwo in Peru oder so. Und die kommt auch mal mit einem schlechten Sommer klar und wirft dabei immer sehr viel ab. Bevor ich da gleich reinbeiße, muss ich dich noch ein paar Sachen fragen. Vielleicht kann ich da nicht mehr richtig reden. Was machst du mit denen dann, wenn du da jetzt hunderte von den Dingern rumliegen hast? Na ja, zum Beispiel frisch wegknabbern oder trocknen, Pulver draus machen. Ein Sößchen lässt sich damit sehr, sehr schön kochen. Und auch im Salat sind die prima aufgehoben. Also richtig einfach so ein Ding in Salat und das ist dann nicht so wahnsinnig brutal scharf bei denen? Naja, das ist immer im Auge des Betrachters zu sehen. Manch einer sagt, es ist scharf, andere sagen nichts mehr und andere freuen sich. Ja? Ja, also lass doch einfach mal probieren, dann weißt du, worüber okay. Wir reden. Komm. Wir beißen jetzt jeder in eine so eine gelbe Limonpflanze rein, Foto davon auf twitter.com/netzbasteln. So, dann haben wir so eine ganze Limon-Chili im Mund. Mhm. Erstmal leicht säuerlich, jetzt habe ich sie schon runtergeschluckt, aber schon ganz gut im Mund zergehen lassen. Hätte ich die noch länger im Mund behalten sollen? Naja, länger kauen führt Aroma besser. Aber in der Tat ist die tatsächlich nicht so richtig schön fruchtig süß, weil sie eben noch nicht so viel Sonne gesehen hat. Die ist tatsächlich dieses Jahr jetzt gewachsen, oder wie machst du das? Nee, die ist noch vom letzten Jahr, die habe ich überwintert. Deswegen habe ich jetzt auch schon Früchte dran. Normalerweise ist das erst im Hochsommer eben. Ja, also man merkt jetzt schon ein bisschen was. So eine Schärfe, die im hinteren Bereich des Rachens sich breit macht. Ich weiß auch, warum sie Limon heißt, weil es heißt ja Zitrone und die hat was leicht Zitroniges. Ja, ich schätze, dass der Name daher stammt. Ja? Erzähl mal ein bisschen, dieses Forumstreffen findet ja nicht zum ersten Mal statt. Was ist für dich der Sinn und Zweck, hierher zu kommen? Lernst du dann die Leute kennen? Was passiert hier für dich? Ja, ja, wir haben jetzt mittlerweile zum vierten Mal den Pflanzentauschtreff. Im Herbst treffen wir uns jeweils zum Erntedank. Da werden die Resultate der getauschten Pflanzen natürlich voll stolz vorgeführt, gezeigt und probiert. Ja, Sinn und Zweck ist es schon, gleiche Sinte zu treffen. Ja, mal unter Leuten zu sein, wo man nicht einen Vogel gezeigt bekommt, wenn man ja doch ein bisschen würziger ist als die Masse halt. Wie eine Droge, oder? Ja, so ein bisschen psychoaktiv würde ich das schon nennen. Ja? Ich meine, wenn man so eine richtig scharfe ist, dann ist wie bei vielen Drogen der Rest der Welt erstmal unwichtig. Ja. So sieht es einfach mal aus hier bei dem Hotpain-Pflanzenmarkt auf dem Flugfeld in Tempelhof. Tatsächlich hat der Reporter schon zwei Limon-Chilis gegessen, weggeknabbert. Vielen Dank dafür nochmal. Und nach der Musik geben wir wieder zurück zu Volker und mir in den Prinzessinnengarten. Und dann wollen wir uns nochmal YouTube-Videos angucken, wo Leute richtig derbe, scharfe Chilis essen und uns fragen, ob das dann noch Sinn macht oder nicht. Ist auch jetzt schon ganz schön scharf. Eine Stunde Netzbasteln zurück im Prinzessinnengarten in Berlin-Kreuzberg mit Volker Tripp, dem Juristen und Chili-Experten. Tatsächlich, wie man hört, hat sich durch das Essen der Limon-Chilis von René mein Schnupfen wieder ziemlich gut gelegt. Das war schon scharf, jetzt aber auch nicht so total brutal scharf. Bist du aktiv im Hotpain-Forum oder wo bist du im Netz so aktiv mit Chili-Sachen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir so der Tonfall jedenfalls in den deutschen Foren nicht so zugesagt hat. Das ist mir alles ein bisschen zu ambitioniert und zu kompetitiv. Ich wollte gerne Chilis anbauen wegen des Spaßes an der Sache. Und das habe ich einfach viel mehr gefunden, vor allen Dingen in englischen Gruppen und Foren. Zum Beispiel auf Facebook gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche, wirklich sehr, sehr lustige Chili-Gruppen mit extrem hilfsbereiten Leuten auch, durch die ich auch selber viel gelernt habe. Es gibt eine ganze Reihe von YouTube-Kanälen, auf denen Leute halt ihre Chili-Begeisterung ausleben und dann entweder die Chilis essen oder übers Anbauen quatschen oder so. Auch alles ganz nett. Und ich selber betreibe auch einen YouTube-Kanal, auf dem ich so ein bisschen meine Zucht dokumentiere und begleite das auch noch mit einem Blog, auf dem man dann so ein paar weitergehende Informationen findet. Scorch Bonnet, oder wie heißt das? Mhm. Ja, scorchbonnet.wordpress.com. Und von da aus findet man dann auch alle weiteren Links. Links natürlich immer bei twitter.com/netzbasteln oder auf dieradiowissen.de und dann durchklicken bis zum Netzbasteln. Da findet ihr die Links und Fotos auch aus dem Prinzessinnengarten, wo wir ja immer noch sitzen. Jetzt gibt es diese eine Gattung von YouTube-Leuten, die vielleicht einfach nur ein bisschen filmen, wie ihre Pflanzen, was die für einen Fortschritt machen und dann darüber sich mit anderen Leuten austauschen, ob zu viel Sonne oder zu wenig Wasser oder so. Aber es gibt ja auch die Leute, die dann so die fertigen Früchte nicht zu Marmelade verarbeiten, worüber wir auch gleich nochmal reden können, was vielleicht vernünftiger ist, sondern die essen einfach so ganze Chilis. Und da haben wir ein YouTube-Video aufs Handy geladen. Gucken wir mal rein. So, da sieht man jetzt hier so einen Typ, der mit einem weißen T-Shirt, vielleicht so um die 30. Und der sitzt auch in so einem Gewächshaus und redet irgendwie über Chilis. Wer ist das? Das ist Paul Tonkin aus England, aus Cornwall. Einer der bekanntesten Chili-Tester auf YouTube. Der vor allen Dingen dafür bekannt ist, dass er unfassbar scharfe Chilis essen kann, ohne eine Miene zu verziehen. Jetzt hält er tatsächlich hier so eine Chili. Ja, eine Moruga ist das. Schon extrem scharf. Also, rote Moruga, das war damals die weltschärfste Chili, sagt zumindest der Titel von diesem YouTube-Video. Ja, genau. Die hält er jetzt gerade in die Kamera, sind halt so paprikaartige Dinger. Die sind richtig, richtig scharf, oder? Ja, habe ich letztes Jahr auch angebaut und ich persönlich finde nicht, dass man die pur essen kann. Ich habe von so einer mal so eine Stecknadelkopfladung probiert und musste zum ersten Mal wieder so eine Chili, die ich gegessen habe, wieder ausspucken. Und der Typ isst jetzt gleich die ganze? Ja, genau. Und wie man sieht, also er hat jetzt hier mal verschiedene gezeigt und jetzt ist er bei einer sehr, sehr großen angelangt und genau die wird er sich gleich einverleiben. Warum machen Leute das? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Mutprobe, Neugier, Grenzerfahrung. Das sind alles so Dinge, die da eine Rolle spielen. Und also wie das halt auch so auf YouTube ist, sich vor der Kamera so ein bisschen zum Affen zu machen. Fruchtiger Geruch, sagt er. Du kennst ihn persönlich? Ja, genau. Das ist so, also ein ganz guter Internetfreund von mir, mit dem ich auch schon mehrere Jahre in Kontakt bin. Und er war einer von den Leuten, über deren YouTube-Filme bei mir eigentlich das Interesse so am Chili-Anbau geweckt wurde. Moruga. So, jetzt dreht er die Moruga immer noch. Und das ist wirklich die größte. Oh, krass. Die vorbeifahrende Feuerwehr in Berlin-Kreuzberg, die passt ganz gut dazu, wie es sich in dem Mund von Paul anfühlt, dem YouTube-Blogger, der da gerade auch noch eine lustige Geste mit seinen Händen macht, während er eine Riesenvariante von der schärfsten Chili der Welt in den Mund nimmt und einfach mal so kaut und so tut, als wäre gar nichts. Ich glaube, ich würde da schon gestorben sein. Naja, man kann ja nicht davon sterben, aber vielleicht ohnmächtig werden. Ja, also ich glaube, aber er tut gar nicht so, sondern der hat einfach wirklich eine extrem hohe Schärfetoleranz und also er kann das ganz gut wegstecken. Im Gegensatz zu anderen, es gibt von der gleichen Chili-Sorte auch noch jede Menge andere Videos, wo Leute diese Sorte essen und die reagieren dann doch weitaus dramatischer, als er das tut. Oh, I almost didn't want to swallow that, because I knew it's going to hurt really bad. Ja, er sagt auch, dass es wirklich weh tut. Jetzt guckt er auch schon so ein bisschen und schüttelt sich so das Gesicht. Aber ich finde, die Reaktion ist wirklich verhältnismäßig ruhig, wenn man weiß, was er da gerade getan hat. Ja, das ist tatsächlich Schluckauf passiert manchmal, wenn man sich solche Videos anguckt. Ne? Und dann trinken sie alle Milch. Ja, die Milch eigentlich nur dazu, weil die zumindest kurzfristig den Brand ein wenig lindert. Capsaicin, also der Schärfewirkstoff, ist fettlöslich und das Fett in der Milch führt dann halt dazu, dass es das so ein bisschen aus dem Mund rauswäscht. Das Problem ist nur, gerade bei den ganz scharfen, selbst wenn man bei so scharfen Chilis dann Milch trinkt, dann hat man die Schärfe halt danach nicht im Mund, sondern im Magen und das kann auch relativ unangenehm sein. Das brennt ja dann mindestens zweimal, wie man unter Chili-Leuten, glaube ich, sagt. Ja, da gibt es sogar einen Ausdruck für. Also für den zweiten Brand gibt es gerade bei den Briten und Amis einen Ausdruck, die sagen immer, giving birth to the sun. Das verlinken wir natürlich alles auch nochmal auf der Webseite. Vielen Dank, Volker. Viel Erfolg noch beim Anbau im Prinzessinnengarten. Man kann auch auf deinem Blog weiterverfolgen, wie das Ganze hier weiter vonstatten gegangen ist. Ich verabschiede mich auch aus dem Prinzessinnengarten. Wir hören uns wieder am 18. Juni. Tschüss bei einer Stunde Netzbasteln, sagt Moritz Metz. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.